so viele Nächte war ich allein. Ich kann jetzt nur davon träumen, bei dir zu sein. Auch bleibt es verborgen in finsterer Nacht. Vielleicht hat das Schicksal dich zu mir gebracht. Vielleicht habe ich dich schon immer gekannt. In meinen Träumen nimmst du meine Hand. Von jetzt an bist du nie wieder allein. Und wenn du das willst, möchte ich bei dir sein. Auch wenn wir uns heimlich im Dunkeln nur sehen, so viele Menschen würden niemals verstehen, dass die Liebe, die zwischen uns entspringt, deren Zweifel und Kritik zum Schweigen bringt. Vielleicht habe ich dich schon immer gekannt. Denn in meinen Träumen hast du meine Hand. Von jetzt an bist du nie wieder allein. Und wenn du das willst, möchte ich bei dir sein.